Ohrensausen, das Audiomagazin von wissen.de. Heute am Mikrofon Jörg-Peter Orbach. Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ohrensausen. Die gute alte Tante SPD hat es wieder einmal geschafft. Ein weiterer Vorsitzender wurde erfolgreich verschlissen und wird voraussichtlich durch seinen Vorvorgänger ersetzt. Wir werfen heute einen Blick zurück auf die Ahnengalerie tüchtiger Sozialdemokraten. Von Kurt bis Kurt. Außerdem erfahren Sie im aktuellen Programmhinweis, was es mit den Chamäleons der deutschen Sprache auf sich hat. Wir wünschen gute Unterhaltung. Von Kurt bis Kurt. 11 Parteichefs hat die SPD in Zeiten der Bundesrepublik gesehen. Bis jetzt. Von 1946 bis 1987 haben mit Kurt Schumacher, Erich Ollenhauer und Willy Brandt lediglich 3 Vorsitzende die Geschicke der Partei bestimmt. Seit Ende der 1980er Jahre wurde die Verweildauer an der Parteispitze dann wesentlich kürzer. Nicht weniger als 8 Vorsitzende standen den Sozialdemokraten von 1987 bis 2008 mal länger, mal kürzer vor. Und jeder von ihnen hat der Partei in gewisser Weise seinen persönlichen Stempel aufzudrücken versucht. Letzter Handtuchwerfer bisher war Kurt Beck, der Anfang September entnervt von parteiinternen Intrigen das Handtuch warf. Unseren Rückblick beginnen wir aber mit einem anderen Kurt, der wesentlich länger SPD-Chef war. Kurt Schumacher, kein Freund der SED. An ihm hätte sich Andrea Ypsilanti wohl die hübschen Zähne ausgebissen, galt Kurt Schumacher doch als strikter Gegner der SED, mit deren Nachfolgeorganisation Die Linke Ypsilanti momentan kokettiert. Der promovierte Jurist Schumacher war zur NS-Zeit im KZ inhaftiert und eine der führenden Figuren in der deutschen Nachkriegspolitik, der die SPD wiedergründete. Seine schweren Kriegsverletzungen und die Zeit im KZ machten Schumacher auch äußerlich zu einer bemerkenswerten Gestalt. Er rauchte Kette und wirkte stets übermüdet und erschöpft. Aber ein wacher Geist und ein unbeugsamer Wille zeichneten ihn aus, der sich vor allem in scharfer Opposition zum wirtschaftlichen und außenpolitischen Kurs der Regierung Adenauer befand. Den SPD-Vorsitz hatte er von 1946 bis 1952 inne. Erich Ollenhauer, der Parteisoldat. Von 1952 bis 1963 leitete Ollenhauer, der Mann mit den dicken Brillengläsern, die Geschicke der SPD. Nicht nur als Parteivorsitzender, sondern auch als Oppositionsführer im Bundestag. Die Zeit des Nationalsozialismus verbrachte er in der Emigration, dort in Prag, Paris und London. Er prägte die Entwicklung der SPD hin zur großen Volkspartei entscheidend mit. Auch als Kanzlerkandidat trat Ollenhauer an, hatte aber in den 50er Jahren zweimal keine Chance gegen Konrad Adenauer. In Ollenhauers Amtszeit wurde 1959 das Godesberger Programm verabschiedet. Die SPD konnte hier ideologischen Ballast abwerfen und vom Marxismus geprägte theoretische Grundaussagen überwinden. Willy Brandt, der Rekordhalter. So schnell wird ihn niemand mehr einholen, den einsamen Rekord als SPD-Vorsitzender. Von 1964 bis 1987, also mehr als 20 Jahre, hielt sich der erste sozialdemokratische Bundeskanzler auch an der Spitze seiner Partei. Die Westintegration wurde durch die neue Ostpolitik ergänzt, für die Brandt 1971 den Friedensnobelpreis erhielt. Brandt, der aufgrund seiner Zeit im Exil immer wieder zur Zielscheibe ultrakonservativer Politiker wurde, suchte im Verhältnis zur DDR ein geregeltes Nebeneinander. Sein Rücktritt 1974 nach der Spionageaffäre Guillaume beendete lediglich seine Kanzlerschaft, nicht jedoch sein lebenslanges Engagement für die SPD, der er auch noch nach 1987 als Ehrenvorsitzender nahestand. Wir hören Brandt hier in einem Ausschnitt aus seiner Rücktrittsrede als Bundeskanzler. Mein Rücktritt geschah aus Respekt vor ungeschriebenen Regeln der Demokratie und auch, um meine persönliche und politische Integrität nicht zerstören zu lassen. Ich hätte nicht zulassen dürfen, dass während meines Urlaubs in Norwegen im Sommer vergangenen Jahres auch geheime Papiere durch die Hände des Agenten gegangen sind. Hans-Jochen Vogel, der Bodenständige. Vogel wurde im eher reifen Alter von 61 Vorsitzender der SPD und brachte seinen reichhaltigen Erfahrungsschatz als Münchner Oberbürgermeister und Bundesminister ein. Auch als Kanzlerkandidat trat er 1983 erfolglos an. Nach dem Charismatiker Brandt musste es ein eher bodenständiger Politiker und Mensch wie Vogel schwer haben. In die Zeit seines Parteivorsitzes von 1987 bis 1991 fällt die Verschmelzung der SPD mit der ostdeutschen Schwesterpartei SDP. Außerdem wurde 1989 ein neues Grundsatzprogramm, das sogenannte Berliner Programm, verabschiedet, das, so die Internetseite spd.de, Zitat, die Ergebnisse der gesellschaftlichen und innerparteilichen Diskussion zur sozialen und ökologischen Erneuerung der Industriegesellschaft bündelt. Björn Engholm, der Künstler. Für knapp 2 Jahre, von 1991 bis 1993, stand der Pfeifenraucher aus Lübeck an der Spitze der Sozialdemokraten. Er galt nicht nur aufgrund seines Alters als aufregender Hoffnungsträger der Partei. Doch nach einer Falschaussage vor dem Barschel Untersuchungsausschuss trat Engholm, der aufgrund seiner Position auch als designierter Kanzlerkandidat gehandelt wurde, von allen politischen Ämtern zurück. Ein Schock für die Partei. Rudolf Scharping, der Pfälzer. Der bis dahin jüngste Vorsitzende in der Geschichte der Partei konnte nie die Zweifel an seinen Führungsqualitäten ausräumen, obwohl er sich 1993 im Kampf um den Vorsitz immerhin gegen einen Gegenkandidaten namens Gerhard Schröder durchgesetzt hatte. Und so hielt er sich auch gerade einmal von 1993 bis 1995 an der Spitze der SPD, bevor ihn der Saarländer Oskar Lafontaine in einer Kampfabstimmung aus dem Amt drängte. Heute ist Scharping Präsident des Bundes Deutscher Radfahrer. Wann wir schreiten Zeit an Zeit und die Alten wieder siegen und die Wälder wieder klingen, fühlen wir, es muss gelingen. Mit uns zieht die neue Zeit, mit uns zieht die neue. Oskar Lafontaine, der Aussteiger. Lafontaine ist nicht erst seit seiner Mitgliedschaft bei Die Linke ein umstrittener Politiker. Auch seine Zeit in der SPD, immerhin von 1966 bis 2005, ist voller Episoden und Handlungen, die den saarländischen Politiker zur Zielscheibe politischer Gegner machten. 1995 gelangte er an die Spitze der SPD, wo es ihn gerade einmal 4 Jahre hielt. Wie schon Engholm vor ihm, verließ Lafontaine alle politischen Ämter abrupt und ohne Vorwarnung. Wegen unterschiedlicher Auffassungen über die Wirtschafts- und Finanzpolitik der Regierung Schröder trat er im März 1999 überraschend von allen politischen Ämtern zurück. Heute treibt er als Fraktionsvorsitzender der Partei Die Linke seine alten sozialdemokratischen Weggefährten vor sich her. Gerhard Schröder, der Nicht-Vorsitzende. Schröder war der Parteivorsitzende, der nie so recht mit seiner Partei konnte und eher als Bundeskanzler in Erinnerung bleiben wird. Aber immerhin 5 Jahre, von 1999 bis 2004, stand Schröder neben seiner Kanzlerschaft der Partei vor und hatte dort so manchen Strauß auszufechten. Vor allem mit der Agenda 2010 bürdete er seiner Partei, die sich immer schon als Anwalt der kleinen Leute verstand, eine schwere ideologische Last auf. Schröder wollte fordern und fördern, und forderte wahrscheinlich zu viel von seiner SPD. 2004 trat er zurück. Wir hören ihn hier zum Bundeswehreinsatz in Jugoslawien. Sie erfüllen eine schwierige und, das muss man redlicherweise hinzufügen, auch eine gefährliche Mission. Und obwohl wir alles tun werden und getan haben, um für deren Schutz und ihre Sicherheit zu sorgen, können wir Gefahren für Leib und Leben nicht ausschließen. Gerade deshalb sollen Sie wissen, dass die Mehrheit unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger ihren Einsatz für die Menschlichkeit und den Frieden wohl zu würdigen weiß und Ihnen zutiefst dankbar dafür ist. Franz Müntefering, noch ein Parteisoldat. Er ist der Erich Ollenhauer der Gegenwart, ein Mann, der wie kein zweiter sozialdemokratische Wurzeln an den Tag legt. Er spricht klar und deutlich und versteigt sich nicht in verschwurbeltes Diplomatendeutsch. Wenn Urgestein Münte etwas sagt, dann meint er es auch so. Er war und ist das totale Gegenteil seines Medienkanzlers Schröder, dem er in seiner ersten Amtsperiode als Vorsitzender von 2004 bis 2005 den Rücken für schwierige Entscheidungen in der Partei freihielt. Auch er trat nach parteiinternen Querelen überraschend zurück. Matthias Platzeck, der Unglückliche. Nur ein halbes Jahr dauerte Platzecks Gastspiel als SPD-Vorsitzender. Auch ein Rekord. Der Ministerpräsident von Brandenburg galt als politischer Hoffnungsträger, der Blitzkarriere gemacht hatte. 1995 war er in die SPD eingetreten und 10 Jahre später bereits deren Vorsitzender. Und das mit einem Spitzenergebnis von nahezu 100%. Das rasche Ende von Platzecks Vorsitz kam nach 2 Hörstürzen 2005 und 2006, die ihn zur Aufgabe zwangen. Kurt Beck, der zweite Pfälzer. Dann kam er, das Pfälzer Schwergewicht. Hatte er anfänglich die nach Platzecks Rücktritt vakante Position als Vorsitzender kommissarisch ausgefüllt, wurde er im Mai 2006 ordnungsgemäß gewählt. Becks Vorsitz ist geprägt von zahlreichen Flügelkämpfen innerhalb der Partei, von einem massiven Abschwung in der Wählergunst und von unglücklichen politischen Wendungen. Führungsschwäche hat man ihm vorgeworfen, Beliebigkeit in der Programmatik und Provinzialität. In seiner Amtsperiode fällt der Bundesparteitag in Hamburg 2007, auf dem ein neues Grundsatzprogramm, das sogenannte Hamburger Programm, angenommen wurde, in dem sich die SPD auf die Tradition des demokratischen Sozialismus berief und die Entwicklung des Sozialstaates zum vorsorgenden Sozialstaat als Antwort auf die Herausforderungen der Globalisierung bezeichnete. Gleichwohl konnte die durch die Agenda 2010-Reformen ausgelöste innerparteiliche Krise nicht überwunden werden. Diese eskalierte im September 2008, als Beck sich nach Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Nominierung des SPD-Kanzlerkandidaten überraschend wieder nach Rheinland-Pfalz verabschiedete. Als neuer SPD-Vorsitzender ist ein Alter nominiert. Franz Müntefering soll auf einem Sonderparteitag zum neuen, alten Vorsitzenden gewählt werden. Der aktuelle Programmtipp der Wissen.de-Redaktion. Wir alle kennen sie nur zu gut, die Chamäleons der deutschen Sprache. Wandelbare Wörter, ganz wie ihre tierischen Vettern, der Umgebung angepasst. Und je nachdem, wo wir ihnen begegnen, erscheinen sie uns in anderer Farbe in verändertem Gewand. Viele Ausdrücke sind dabei so alltäglich, dass uns ihre Mehrdeutigkeit gar nicht bewusst wird. Viele gibt es aber auch, deren mögliche Bedeutungen wir uns nie hätten träumen lassen. Wir haben für Sie einen neuen interaktiven Test gebastelt, den Doppelbedeutungstrainer. Sehen Sie doch mal nach, was Ihnen bei unseren 10 Stichworten in den Sinn kommt und ob Sie auch eine zweite oder gar dritte Variante davon kennen. Den Trainer finden Sie im Internet unter wissen.de/doppelbedeutungen. Das war Ohrensausen, das Audiomagazin von wissen.de. Im Internet unter audio.wissen.de.